Viertens, Kompatibilität. Einer der machtvollsten Vorteile der Blockchain-Technologie ist es, interoperabel zu sein. Blockchains können über Protokolle miteinander kommunizieren und Informationen ohne Mittelsmann vertrauenslos austauschen. Eine Identitäts-Blockchain kann so zum Beispiel frei mit einer Immobilien-Blockchain kommunizieren und einen Käufer automatisch verifizieren. Ähnlich wie das Internet Informationsbarrieren niedergerissen hat, werden Blockchains Vertrauensbarrieren Schritt für Schritt beseitigen. Dies ist auch ein Grund, warum viele Regierungen, die für gewisse Abläufe gar keine Blockchain bräuchten, trotzdem an dieser Technologie forschen. So können sie im eigenen System deutlich effizienter Informationen austauschen. Meine eigene Firma 10x forscht zum Beispiel auch genau in diesem Feld über den Research Arm Coblocks beim Comet-Protokoll. Und deshalb liegt mir dieser Vorteil natürlich ganz besonders am Herzen.